sagst du, lass mir nicht allein. Immer, immer, immer soll ich wieder bei dir sein. Warum fragst mir wieder, wo ich war? Warum sag mir, warum find ich das so wunderbar? Hey! Was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir. Was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir. Ist das alles schönste Spiel? Küsse, küsse, küsse, ja, küsse nicht so viel. Liebe noch, ja, Liebe willst du immer, immer zu. Liebe noch, ja, Liebe und ich schenke dir dazu. Hey, was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir. Was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir. Hey, was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir. Was du willst, das will ich auch von dir. Ich will genau dasselbe, was du immer willst von mir.